lassen. Bald ist es soweit, ein Eis ist hoch die Tassen. Ob kaltes Bier oder Pina Colada, Fußball, Rock'n'Roll an der Copacabana. Auf nach Südamerika, lass die deutschen Fahnen wehen. Wir feiern unsere Mannschaft und wollen geile Tore sehen. Tanzen wir Samba, Sommersonne, Sandstrand und knappe Textilien. Außer Rand und Band, wir siegen in Brasilien. Auf nach Südamerika, lass die deutschen Fahnen wehen. Wir feiern unsere Mannschaft und wollen geile Tore sehen. Fußball-Weltmeister, ja das ist unser Ziel. Mit Können und mit Kampfgeist beherrschen wir das Spiel. Auch hier zu Hause wird gefeiert und gesoffen. Beim Public Viewing wird sich getroffen. Spannung steigt, lass die WM beginnen. Was gibt es Schöneres als zu gewinnen? Auf nach Südamerika, lass die deutschen Fahnen wehen. Wir feiern unsere Mannschaft und wollen geile Tore sehen. Fußball-Weltmeister, ja das ist unser Ziel. Können und mit Kampfgeist beherrschen wir das Spiel. Auf nach Südamerika, lass die deutschen Fahnen gehen. Wir feiern unsere Mannschaft und wollen geile Tore sehen. Fußball-Weltmeister, ja das ist unser Ziel. Können und mit Kampfgeist beherrschen wir das Spiel. Da guckst du aber rum, mach's klatsch, mach's bumm.

Erwarten, mit deinen Freunden die nächste Fahrt zu starten. Durch dieses Land, egal wohin es geht. Das Bier gut gekühlt, die Musik voll aufgedreht. Ob mit Bus oder Bahn, du hast die Wahl. Die Stimmung steigt. Es wird wieder phänomenal. In das kleinste Kaff oder in die größte Stadt. Gegen jeden Widerstand, das wäre doch gelacht. Hungrige Wölfe auf großer Fahrt, oh, auf Beutejagd. Hungrige Wölfe, wohin man sieht, mit aufrechtem Gang und niemals auf Knie. Hungrige Wölfe auf großer Fahrt, oh, auf Beutejagd. Hungrige Wölfe, wohin man sieht, mit aufrechtem Gang und niemals auf Knie. Und niemals auf Knie. Hungrige Wölfe auf großer Fahrt, oh, auf Beutejagd.